Test 9, Teil 3. Du hast 5 kurze Gespräche. Du hörst jeden Text einmal. Wähle bei den Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Lies jetzt die Aufgabe 11. Aufgabe 11. Das hat sehr gut geschmeckt. Du bist ein prima Koch. Dankeschön. Möchtest du vielleicht einen Nachtisch? Ich würde gerne einen Joghurt essen. Und du? Ich habe außer Joghurt auch Eis und Obst. Eis? Lieber nicht. Und Obst mag ich nicht. Obst schmeckt mir auch nicht. Außer Bananen. Also Joghurt? Ja, gern.